Erster danach war ein Fest der Juden. Jesus ging nach Jerusalem. Zweiter in Jerusalem war ein Teich. Er hieß Bethzatha. Er hatte 5 Hallen. Dritter dort saßen viele kranke Menschen. Sie waren blind, lahm oder sehr schwach. Sie warteten darauf, dass das Wasser sich bewegte. Vierter ein Engel kam manchmal in den Teich. Er bewegte das Wasser. Der erste Mensch, der danach ins Wasser stieg, wurde gesund. Es war egal, welche Krankheit er hatte. Fünfter dort war ein Mann. Er war schon 38 Jahre lang krank. Sechster Jesus sah den Mann liegen. Er wusste, dass der Mann lange krank war. Jesus fragte ihn, willst du gesund werden? Siebter der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden. Niemand kann mich ins Wasser tragen, wenn es sich bewegt. Wenn ich gehe, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Achter Jesus sagte zu ihm, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Neunter sofort wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Dieser Tag war ein Sabbat. Zehnter die Juden sagten zu dem Mann, heute ist Sabbat. Du darfst deine Matte nicht tragen. Elfter der Mann antwortete ihnen, der Mann, der mich gesund machte, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Zwölfter sie fragten ihn, wer ist der Mann, der das zu dir sagte? Dreizehnter der geheilte Mann wusste nicht, wer es war. Jesus war in der Menschenmenge verschwunden. Vierzehnter später fand Jesus ihn im Tempel. Jesus sagte zu ihm, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr. Sonst passiert dir etwas Schlimmeres. Fünfzehnter der Mann ging weg. Er sagte den Juden, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Sechzehnter darum verfolgten die Juden Jesus. Er hatte das am Sabbat getan. Siebzehnter Jesus antwortete ihnen, mein Vater arbeitet bis jetzt. Ich arbeite auch. Achtzehnter darum wollten die Juden Jesus töten. Er brach den Sabbat. Er nannte Gott auch seinen Vater. Er machte sich selbst Gott gleich. Neunzehnter Jesus antwortete ihnen, ich sage euch die Wahrheit, der Sohn kann nichts allein tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Zwanzigster der Vater liebt den Sohn. Er zeigt ihm alles, was er tut. Er wird ihm noch größere Dinge zeigen. Dann werdet ihr staunen. 21. Der Vater weckt Tote auf und macht sie lebendig. So macht auch der Sohn lebendig, wen er will. 22. Der Vater richtet niemanden. Er hat das Richten dem Sohn gegeben. Alle sollen den Sohn ehren. Sie sollen ihn ehren wie den Vater. 23. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Der Vater hat den Sohn gesandt. 24. Ich sage euch die Wahrheit. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tod ins Leben gekommen. 25. Ich sage euch die Wahrheit, eine Zeit kommt, und sie ist jetzt da. Dann werden die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören. Wer sie hört, wird leben. 26. Der Vater hat Leben in sich selbst. Er hat auch dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu haben. 27. Er hat dem Sohn die Macht gegeben, zu richten. Denn der Sohn ist ein Mensch. 28. Wundert euch nicht darüber. Eine Zeit kommt. Dann werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören. Sie werden herauskommen. 29. Die Menschen, die Gutes getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die Menschen, die Schlechtes getan haben, werden zum Gericht auferstehen. 30. Ich kann nichts allein tun. Ich richte, wie ich höre. Mein Urteil ist gerecht. Ich tue nicht, was ich will. Ich tue, was der Vater will, der mich gesandt hat. 31. Wenn ich nur über mich selbst spreche, ist mein Wort nicht wahr. 32. Ein anderer spricht über mich. Ich weiß, dass sein Wort über mich wahr ist. 33. Ihr habt Leute zu Johannes geschickt. Er hat die Wahrheit gesagt. 34. Ich brauche kein Wort von Menschen. Ich sage das, damit ihr gerettet werdet. 35. Johannes war ein helles, brennendes Licht. Ihr wolltet euch nur kurz an seinem Licht freuen. 36. Ich habe ein größeres Zeugnis als Johannes. Die Taten, die der Vater mir gab, zeugen von mir. Diese Taten zeigen, dass der Vater mich gesandt hat. 37. Der Vater, der mich gesandt hat, hat auch über mich gesprochen. Ihr habt seine Stimme nicht gehört. Ihr habt sein Aussehen nicht gesehen. 38. Sein Wort ist nicht in euch. Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. 39. Ihr lest die Schriften. Ihr denkt, ihr findet dort ewiges Leben. Aber diese Schriften sprechen von mir. 40. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Dann könntet ihr Leben haben. 41. Ich suche keine Ehre von Menschen. 42. Ich weiß aber, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. 44. Ihr sucht Ehre voneinander. Aber ihr sucht nicht die Ehre von Gott allein. Wie könnt ihr dann glauben? 45. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Moses klagt euch an. Auf ihn habt ihr gehofft. 46. Wenn ihr Moses glauben würdet, würdet ihr mir auch glauben. Denn er hat über mich geschrieben. 47. Ihr glaubt seinen Schriften nicht. Wie könnt ihr dann meinen Worten glauben?